lief weiter, wobei ich mich an die höchsten Vorsprünge hielt und nach rechts und links ausspähte und blieb erst auf dem Sandager Berge stehen. Vor mir lagen das Wrack, der kahle Sandgürtel, die träge schwellenden Wogen und das lange, sich hinstreckende Felsgestade. Zur rechten und linken in wildem Durcheinander Erdhügel, Anhöhen und Schluchten der Insel und nirgends ein menschliches Wesen. Plötzlich erstrahlte die Sonne über Arras und Schatten und Farben sprangen ins Leben. Keine halbe Minute später brach unter mir im Westen unter einer Schafherde eine Panik aus. Ein Schrei ertönte. Ich sah meinen Onkel daherstürmen. Ich sah den Schwarzen in wildem Eifer hinter ihm herjagen und noch bevor ich alles begriffen hatte, tauchte Rory auf, der ihm auf Gälisch, wie einem Hunde, der eine Schafherde treibt, Anweisungen zuschrie. Ich sprang hinzu, um mich dazwischen zu werfen, doch hätte ich besser daran getan, zu bleiben, wo ich war. Denn so war ich es, der dem Wahnsinnigen den letzten Ausweg abschnitt. Im Augenblick sah er nichts vor sich als das Grab, das Wrack und die See in der Sandager Bucht. Doch Gott weiß, dass ich alles zum Besten tat. Mein Onkel Gordon erkannte, in welche für ihn furchtbare Richtung die Jagd ihn trieb. Er machte kehrt und bog im Zickzack rechts und links aus. Allein, so stark ihn das Fieber in seinen Adern auch stieß, der Schwarze war flinker als er. Mochte er sich noch so sehr drehen und wenden, stets kam er ihm zuvor und hetzte ihn weiter dem Schauplatz seines Verbrechens zu. Plötzlich schrie der Unglückliche auf, dass die Ufer vielfältig widerhallten, und jetzt riefen sowohl Rory und ich dem Schwarzen zu, er möge einhalten. Doch alles war vergebens, denn es stand anders geschrieben. Der Verfolger rannte immer weiter, die Jagd stürmte immer noch schreiend an uns vorüber, sie bogen an dem Grabe aus und streiften die Planken des Wracks. Blitzschnell hatten sie den Sandgürtel überquert und noch immer jagte mein Onkel weiter, stracks in die Brandung hinein und der Schwarze auf Armeslänge hinter ihm her. Rory und ich blieben beide stehen. Denn die Sache war über Menschenkraft hinausgewachsen. Hier waren Gottes Ratschlüsse, die sich vor unseren Augen vollzogen. Niemals gab es ein rascheres Ende. An jener steilen Küste brauchte es eines einzigen Sprunges, um sie in die Tiefe zu schnellen. Keiner von ihnen konnte schwimmen. Noch einmal mit ersticktem Schrei bäumte der Schwarze sich auf. Dann hatte sie die seewärts rasende Strömung gepackt, und sind sie je wieder an die Oberfläche gekommen, was Gott allein weiß, so muss es 10 Minuten später gewesen sein, am äußersten Ende der Roost, wo die Seevögel kreisen und fischen.